Die Interpretation der religiösen Gesetze im Talmud ist so geschickt, so typisch jüdisch raffiniert, dass in vielen Situationen ein Urteil und gleichzeitig auch dessen konträrster Gegensatz herausgedeutet werden kann. In diesem Zusammenhang ist bezeichnend die Tatsache, dass das Judentum sich lange Zeit fanatisch gegen die Übersetzung des Talmud wehrte und dass die einen solchen Versuch unternehmenden Wissenschaftler Gefahr liefen, beiseite geschafft zu werden. Altes Testament, Tora, Talmud und Schulchan Aruch zeigen ideengeschichtlich völlige Übereinstimmung. Eine kontinuierliche metaphysische Grundstruktur verknüpft religiöse, politische und weltanschauliche Ideologie und prägte dem jüdischen Antlitz seinen Stempel auf für Jahrtausende. Keimzelle und Träger seiner gesamten Ideenwelt war seine Priesterschaft, das Rabbinertum. Sie stellten das Zentrum dar, von dem alle politischen und weltanschaulichen Ideen ausgingen, aber auch die Organisation, die seine Ideenwelt in alle Zukunft weitertrug. Das Priestertum ist auch heute die führende Oberschicht. Man lese das Alte Testament, insbesondere die Bücher Moses, das Buch Esra und Nehemia. Man wird feststellen, welche fest umrissenen Lebens- und Blutsgesetze der Jude dort erhielt. Entscheidend waren die Gesetze und Maßnahmen des Priesters Esra. Erstens, er verpflichtete das Judentum auf ein Gesetzbuch, nachdem die Ehe mit Fremdblütigen strengstens untersagt und die völlige Abschließung der neu gegründeten Gemeinde von allen Völkern festgelegt war. Zweitens, er ließ das Volk fast täglich nach getaner Arbeit zum Studium der israelitisch-jüdischen Geschichte und Religionsgesetze zusammenkommen, das heißt, er verankerte das Geschichtsbewusstsein und die Lebensgesetze im Judentum, eine Maßnahme, die heute noch stark im Glaubensjudentum nachwirkt. Er legte auch den Grund für die spätere Einrichtung der Synagogen, der Gemeinschaftshäuser. Die Gesetze und Maßnahmen Esras haben sich für das Judentum für alle Zukunft in weittragender Weise ausgewirkt. Sie bewirkten, dass die Juden alle anderen Völker verachteten und selbst außerordentlich rassestolz wurden. Die eingehende Kenntnis ihrer Religions- und Geschichtsbücher, in denen die Gesetze und die in seinem Sinne korrigierte Geschichte des Judentums in psychologisch außerordentlich geschickter Weise niedergelegt sind und die Juden zum Volk Gottes machten, gab ihnen das Gefühl völliger Überlegenheit über die übrige Menschheit. Schon allein die Idee, das berufene Volk Gottes zu sein, musste dem Judentum immer eine große Stoßkraft verleihen. Jedenfalls war die im Gesetz Moses, die im ganzen Alten Testament und später im Talmud und Schulchan Aruch festgelegte Form von religiösem und politischem Glauben stark genug, um das Judentum gegen eine ganze Welt jahrtausende lang Widerstand leisten zu lassen, es fast unvergänglich zu machen. Wir wissen, dass der Glaube an die Berufung zur Weltherrschaft tief im Juden verankert ist und dass die Lebens- und Religionsgesetze bis in die heutige Zeit peinlichst vom Glaubensjuden beachtet werden. Das Wesentliche aber ist, dass er aus seinem Berufungsglauben heraus mit seinen Ideen immer und überall zum Angriff überging, mit dem Ziel, die Verheißung seines Gottes Yahweh zur Wirklichkeit werden zu lassen. Dies tat er aber immer als Meister der Lüge und Tarnung. Seine Sprache dient dazu, seine wahren Gedanken zu verbergen. Adolf Hitler. Als die Israeliten aus dem Exil zurückkehrten und teilweise sofort in die Diaspora auswanderten, waren sie jedweder kriegerischen Handlung unfähig. Ihre Macht- und Weltherrschaftsgelüste wurden geistig umgeformt in die grandiose Vorstellung eines kosmischen Endgerichtes über die außerjüdische Menschheit durch Yahweh und in die Messias-Hoffnung, wonach Yahweh den Juden ein Paradies auf Erden mit allen materiellen Genüssen schaffen würde, in dem sie ewig leben, die anderen Völker aber ihre Sklaven sein sollten. Von hier an datiert auch der wilde Hass gegen alles Nichtjüdische, der später seinen Niederschlag fand im Midrasch und Talmud. Dieser Hass war das große einende Band aller Juden, wo immer in der Welt sie auch sein mochten, und nicht zuletzt er war es, der in den jüdischen Generationen ständig das Instrument heranbildete, dass der einstmal die Verheißung Jahwes wahrmachen sollte. In der Heranzüchtung seiner eigenen Jugend ist das Judentum immer wieder mit schärfster Exklusivität und Intoleranz vorgegangen und dokumentierte vor der Welt ein Rassebewusstsein, das in der Tat nicht seinesgleichen fand. Das religiöse Leben der Juden besteht noch heute darin, die jüdische Geschichte, Tora und Talmud und damit sein politisches Glaubensbekenntnis im Elternhaus, in Schule und Synagoge immer wieder in sich aufzunehmen und auch die kleinste Handlung danach auszurichten. Zusammenfassend ist also zu sagen, die Kaste der jüdischen Rabbiner schuf mit ihren religiösen, politischen und sonstigen Ideen die Voraussetzung dafür, dass ein kleines Volk von wenigen Millionen eine ganze Welt erfolgreich angreifen und zersetzen konnte, ja, dass es trotzdem seinen Bestand nicht nur erhalten, sondern mehren konnte. In die ganze Welt verstreut, blieb es eine fanatische Ideengemeinschaft von unerhörter, bisher nie gebrochener Lebenskraft. Die auffallende Zielstrebigkeit des Judentums erklärt, dass sich aus seinem Erziehungssystem, das neben einem starken Geschichtsbewusstsein seinen Ausdruck in einer religiös fundamentierten, politisch weltanschaulichen Ausrichtung mit Weltmachtszielsetzung findet. Es drängt sich in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit den Verhältnissen bei uns bis zur Machtübernahme auf. Man vergaß, die germanisch-deutsche Geschichte mit ihren bewegenden und tragenden Kräften in unseren jungen Menschen zutiefst zu verankern und in fast täglichem Geschichtsunterricht zum Zentralpunkt der Erziehung zu machen.